Also ich habe es jetzt gemerkt, durch die Jahre von Partydrogenkonsum ist eben mein Gedächtnis nicht mehr das Beste. So Emotionen kann ich teilweise auch nicht zeigen, wenn ich so in meiner eigenen Welt bin. Also es fühlt sich teilweise so an, wie wenn mein Gehirn eingefroren ist, wie so ein Zombie-Modus. Andere Familien essen jetzt Abendbrot gemeinsam, ne? Und hier. Jo. Wir Christel, ja? Wir haben kristallines Abendbrot. Wir Christel, ja? Wir haben kristallines Abendbrot.